und sterben mag ich nie, bin noch so jung. Mein Vater kennt mich nicht, die Mutter liebt mich nicht, und sterben mag ich nie, bin noch so jung. Bald ist Lust, ob ihr schlecht die Brust. In einer Sommernacht ist mir die Liebe erwacht. Mein Schatz ist weit von hier. Was liegt daran? In einer Sommernacht ist mir die Liebe erwacht. Mein Schatz ist weit von hier. Was liegt daran? Wald ist los. Ob ihr einsam schlecht die Brust, kommt einst der Tod herbei, ist mir das einerlei, lässt mich zur Kielenbruch und sie dazu.